We're continuing the series on discipleship. Wir machen weiter in unserer Serie über die Nachfolge. And we've been talking about the freedom of discipleship. Wir sprachen über die Freiheit der Nachfolge. Let's say first, discipleship is the process of becoming like Jesus. Sagen wir zuerst einmal, Nachfolge oder anderes Wort Jüngerschaft ist dieser Prozess, wie wir Christus gleichgestaltet werden. And that can be very frightening if it's up to you. Das kann ein bisschen erschreckend sein, wenn das jetzt unsere Sache wäre. But it's not. Aber das ist ja nicht so. Something that Jesus does. Es ist ja etwas, was Jesus tut. So there's freedom in discipleship. So haben wir Freiheit in dieser Jüngerschaft. Number two, there's intimacy in discipleship. Und es gibt auch diese innige Nähe in dieser Nachfolge. Because we dance with Jesus. Wir tanzen mit Jesus. We yoke up with him. Wir sind zusammen unter einem Joch mit ihm. He takes the lead and we follow. Er übernimmt die Führung. Wir and folgen ihm. We produce something very beautiful. Und da kommt etwas ganz Wunderschönes But heraus. There's a cost to discipleship. Dann gibt es aber auch die Kosten der Nachfolge. It cost God everything. Es hat Gott alles gekostet. And it cost Jesus everything. Und es hat Jesus alles gekostet. To give us this opportunity. Uns diese Gelegenheit zu geben. And if you have Google at home, wenn ihr Internet habt und vielleicht Google eintippen könntet, put in Christ's agony, dann gebt beim Google ein Christ agony, also im Englischen. Yeah. Auf Deutsch wird das Christ Todeskampf. Jonathan Edwards. Und Jonathan Edwards. Jonathan Edwards was one of the greatest theologians in America. Jonathan Edwards war einer der größten Theologen Amerikas. He was a preacher. Ein Prediger. He lived in the 1700s. Er lebte 1700 rum. And he preached this message on the agony of Christ. Und er predigte diese Botschaft über den Todeskampf Christi. And you can read it. Und ihr könnt es lesen. You can Google it. Im Google. From 300 years ago. Vor 300 Jahren. It will rip your heart in half. Und es zerreißt förmlich euer Herz. And he says, he talks about how Jesus in the Garden of Gethsemane. Er spricht darüber, wie Jesus im Garten Gethsemane. Just to taste what he was to experience. In dem Moment, wo er einfach nur seinen Vorgeschmack bekam von dem, was er noch kommen würde. Just to see it. Dass es praktisch schon ihm dämmern würde, er es sehen würde. Caused him to sweat blood. Allein das hat bewirkt, dass er Blut schwitzte. What did he go through to drink the cup to the very bottom? Aber was hat er durchgemacht, um diesen Kelch bis zu Ende zu trinken? That's what it cost him. Das ist das, was es ihn gekostet hat. To give us this freedom. Uns diese Freiheit zu geben. To give us this intimacy. Diese innige Nähe. And all it costs us. Und alles, was es uns kostet, is our pride. Ist nur unser Stolz. And our self-will. Und unsere Eigenwilligkeit. For some, it's a tremendous price to pay. Für einige ist es ein extrem hoher Preis. And there's pride in all of us. Aber Stolz ist ja in allen von uns. I have a Bible right here that I recommend. Ich habe hier eine Bibel, die würde ich gerne empfehlen. It's the Life Recovery Bible. Das ist die Bibel, die das Leben wiederherstellt. If you like to read in English, this is a wonderful Bible to get alone with God and just read. Wenn ihr gerne die Bibel im Englischen liest, das ist eine wunderbare Bibel, wo man sich einfach zurückzieht und sie einfach so durchliest. Especially in the New Living Translation. Insbesondere gilt das für die New Living Translation. It's filled with notes about recovering and healing. Es ist gefüllt mit Anmerkungen, die darauf abzielen, einfach Heilung zu empfangen, Wiederherstellung. I turned in it last night, I believe it was, or gestern Friday. Abend, da habe ich mich einfach einfach aufgeschlagen. And I read something interesting. Und ich las etwas sehr Interessantes. The foundation that we build on that is sand. Die Grundlage, auf die wir bauen, jetzt im Sinne von Sand. And not the rock, Jesus. Wenn wir also auf Sand bauen und nicht auf den Fels Jesu. The wrong foundation, he says, is human pride. Diese falsche Grundlage, das falsche Fundament, ist menschlicher Stolz. And selfish endeavor. Und einfach selbstsüchtiges Unterfangen. And I thought, exactly. Ich habe gedacht, das trifft es auf den Kopf. Pride and self-will. Stolz. Und Eigenwille. And this was Lucifer. Das war Lucifer. Lucifer, it says in Isaiah 14. Über Lucifer heißt es in Jesaja 14. Was self-willed. Er war eigenwillig. I will be like God. Ich werde sein wie Gott. I will get above God. Ich werde mich erheben über den Höchsten. I will. Ich will. Five times. Fünfmal. In Ezekiel 28. In Ezekiel 28. It says that he became proud because of his beauty. Da heißt es, dass er stolz wurde wegen seiner Schönheit. And these are the two things that separate us. Und das sind die beiden Dinge, from die uns perceiving trennen. The cost. Die uns davon trennen, dass wir die Kosten da erfassen können. Having our hearts melted by God. Und die trennen uns davon, dass Gott einfach uns das Herz nicht schmelzen kann. And tonight I want to continue with this subject. Und heute Abend möchte ich weitermachen mit diesem Thema. And it's the simplicity of discipleship. Es ist das Thema der Einfachheit der Jüngerschaft. I was listening to a message from Andy Stanley. Ich hörte eine Botschaft von Andy Stanley. On Monday. Am Montag war he das. He preached it the night before, the day before. Er hat es am Vortag gepredigt. That's last Sunday. Das war also praktisch letzter Sonntag. And the message was follow. Und diese Botschaft war folge mir nach. The simplicity of discipleship is follow me. Die Einfachheit der Nachfolge ist einfach dieses folge mir. It's that simple. So einfach. Follow me. Folge mir, sagt Jesus. And Andy Stanley said this. Und Andy Stanley sagte, there is an invitation every single day. Da gibt es diese Einladung, die jeden Tag an uns ergeht. From a savior who loves you. Von einem Retter, der dich liebt. To take a single step in his direction. Einfach nur einen Schritt zu machen in seine Richtung. And follow. Um ihm nachzufolgen. He says, a reward that's a life-changing experience. Er sagt, die Belohnung dafür ist eine lebensverändernde Erfahrung. Whether you're in the church, whether you're a believer, 45 minutes. Ob du nun gläubig bist seit 45 Minuten vielleicht. Or 45 years. Oder vielleicht seit 45 Jahren. It never changes. Das macht keinen Unterschied. Das ändert sich nicht. Every single day. Jeden einzelnen Tag. Our loving Savior. Ist es so, dass unser liebender Retter, who still has the scars in his hand, der immer noch die Wundmale in seinen Händen trägt, who entered God's wrath and drank the cup, der da eingetreten ist für uns in den Zorn Gottes und diesen Kelch getrunken hat, every day invites us to follow. Er lädt uns jeden Tag ein, ihm nachzufolgen. Now I want you to turn to 2 Corinthians 11. Ich möchte das einmal hinschlagen zum 2. Korinther Kapitel 11. Where this word simple, the simplicity, this word simplicity comes from. Und da finden wir dieses Wort Einfalt in der Elberfelder. Yeah. The simplicity of discipleship. Es spricht da von der Einfachheit der Jüngerschaft. And we're going to read on the screen the verses together. Und wir werden diese Verse jetzt gemeinsam auf dem Beamer sehen. Now we probably have like 8 different versions of the Bible present tonight in the church. Wahrscheinlich haben wir heute Abend vielleicht 8 verschiedene Bibelversionen oder Übersetzungen. How many got King James tonight? Wie viele haben King James heute Abend? All right. How many have NASB? New American Standard. Okay. NIV. New International okay. Version. How about New Living Version? Wie ist mit der New Living Version? Okay. How about Elberfelder? Was mit der Elberfelder? Luther Bible. Nehme ich hier. Ja, Schlachter Bibel. Schlachter. How about die Gute Nachricht? Gute Nachricht. And how about some other Bible? Ja, vielleicht andere Versionen. Neues okay. Leben. So, I'm going to read this in the NASB, New American Standard Bible, and Axel's going to read it in the Elberfelder. Wir sehen es also oben in der New American Standard Bibel und unten aus der Elberfelder. It reads like this: I am jealous for you with a godly jealousy. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. For I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor dem Christus hinzustellen. But I am afraid. Ich fürchte aber, that as the serpent deceived Eve by his craftiness, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. So vielleicht euer Sinn von der Einfalt Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. The word led astray. Dieses Wort, was übersetzt wird mit abgewandt zu werden. It's the word wither. Das Wort ist eigentlich zu verdorren. When you cut a branch off a tree, it withers. Wenn man einen Zweig von einem Baum schneidet, er verdorrt. Or a leaf, it withers. Oder ein Blatt, es verdorrt. So you can see the Elberfelder uses two words here. Man kann sehen, dass die Elberfelder zwei Worte nimmt because zur Übersetzung. It really has two, it means two things. Denn da ist ja eine zweifache Bedeutung because drin. If you wither, it implies that you've been separated from life. Das heißt, wenn du verdorrst, dann bedeutet das ja, dass du irgendwie von dem Leben getrennt wurdest. This is what Satan wants to do. Und das ist genau das, was Satan möchte. He wants to separate us from our intimacy with Christ. Satan möchte uns trennen von dieser innigen Vertrautheit des so that we will wither away. Auf dass wir verdorren. And this is what happens to believers. Und das geschieht mit uns auch als Gläubigen. All the time, they just wither away. Und das kann jederzeit passieren. And they spend the rest of their life just withered. Und so verbringen diese Leute dann den Rest ihres Lebens eben in diesem verdorrten Zustand. Or an unnecessary amount of time. Oder vielleicht auch nur für eine beschränkte, aber nicht notwendige Zeit. Now the word simplicity and purity is only one word in the Greek. Das Wort, was wir hier übersetzt finden im Englischen mit Einfalt und Reinheit, but here my Bible describes it with three words. Aber meine Bibel beschreibt es mit drei Worten. Simplicity and purity of devotion. Meine Bibel, also hier oben im Englischen, haben wir im Deutschen übersetzt Einfalt und Reinheit der Hingabe und Anbetung Christi. Because it's a very special word. Denn es ist ein ganz besonderes Wort. And we'll come back to that in a minute. Let's go darauf further. Werden wir uns darauf beziehen. For if one comes and preaches another Jesus whom we have not preached, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, what's another Jesus? Was ist ein anderer Jesus? A hard Jesus. Ein harter Jesus. A Jesus with a whip. Ein Jesus mit der Peitsche. A Jesus you just don't like. Ein Jesus, den du eigentlich gar nicht magst. A Jesus you're afraid of. Vor dem du Angst hast. A Jesus who threatens you. Der dich bedroht. This is another Jesus. Das ist ein anderer Jesus. We've not preached this one. Diesen haben wir doch gar nicht gepredigt. Verse 5. Or you receive a different spirit which you have not received. Vers 5. Oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt. Or a different gospel. Oder ein anderes Evangelium. A different Jesus, a different spirit, a different gospel. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium. Which you have not accepted, you bear this beautifully. Das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das doch recht gut. He's being sarcastic here a little bit. Er ist ein wenig sarkastisch. He's saying, you tend to just believe anybody who comes along. Er neigt dazu, einfach jedem zu glauben, der da so vorbeikommt. We didn't teach you that about Jesus. Das haben wir euch nicht so gelehrt. Nicht einen solchen Jesus. We didn't impart that spirit to you. Diesen Geist haben wir euch doch nicht gegeben. You didn't see that in us. Das habt ihr doch in uns gar nicht gesehen. But there's these teachers who come along and they preach this other kind of Jesus and you. Da gibt es diese Lehrer, die kommen vorbei und die predigen diesen anderen Jesus. You say, well, everybody's got their own thing to say, you know, whatever. Und du stellst dich hin und sagst, na ja, lass doch mal zuhören. Jeder hat doch sein Ding zu sagen. Now let's go back to verse 3. Here it is. I am afraid that as a serpent deceived Eve by his craftiness. Vers 3 nochmal. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte. Your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. So vielleicht euer Sinn von der Einfalt Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Now here are the different versions we're probably using today. Hier können wir einmal einen Überblick sehen über diese verschiedenen Versionen der Übersetzung. Luther uses two words, their Einfalt und Läuterkeit, which is Luther verwendet also zwei Worte. Er nimmt dieses Wort Simplicity and Purity im Englischen. Elberfelder uses der Einfalt Christus. Elberfelder verwendet eben Simplicity of Christ. I'm saying this because this word, which means simple, is a complex word. Ich sage das deswegen, weil das Wort, was eigentlich einfach bedeutet, ein ziemlich komplexes Wort ist. Gute Nachricht says rein und ungeteilt liebt. Also gute Nachricht, Good News sagt pure and undivided. King James uses the one word simplicity. King James nimmt einfach das Wort Einfachheit oder Einfalt. Which I very much like. Das mag ich sehr. My Bible, the NASB, uses simplicity and purity. Meine Bibel, die American Standard, sagt Einfalt und Reinheit. The New International Version, sincere and pure devotion. New International Version sagt eine ehrliche und reine Anbetung, der Hingabe. The Amplified, a wholehearted and sincere and pure devotion. Die erweiterte Version sagt, eine ganzherzige und echte und reine Anbetung. And the New Living Translation, pure and simple devotion. Und die neue lebendige Übersetzung im Englischen, die sagt, reine und einfache Anbetung. I spent a lot of time und ich habe da sehr viel Zeit zugebracht, trying to simplify this word simple. Und dieses Wort einfach irgendwie noch einfacher zu machen. And having read everywhere it was used in the New Testament, und nachdem ich dann mir das alles durchgelesen habe, wo ich es im Neuen Testament gefunden habe, and looked in every Greek dictionary that I have, und ich hatte dann auch jedes griechische Wörterbuch mir angeschaut, was ich besitze, I found this wonderful definition. Dann aber fand diese wunderbare Definition. The second part. Zweiter Teil. This is the Greek word, haplotes. Wort ist haplotes. It's undividedness, es ist ungeteilt sein, and hence uncomplicated simplicity. Und somit unkomplizierte Einfachheit. Do you know why it says uncomplicated? Wisst ihr, warum es da heißt unkompliziert? Because it doesn't mean uneducated. Das bedeutet nicht, dass es ungebildet wäre. It's an uncomplicated simplicity. Es ist eine unkomplizierte Einfalt oder this Einfachheit. Word means uncomplicated, unkompliziert and undivided. Und ungeteilt. You see this ring here? Könnt ihr diesen Ring hier sehen? You know what this ring says? Wisst ihr, was dieser Ring bedeutet? It's very simple. Ganz einfach. This ring speaks of simplicity. Dieser Ring spricht von Einfalt. It sends out a very simple message. Er sendet eine ganz einfache Botschaft aus. Not available. Ich bin nicht verfügbar für dich. Not available. Für dich bin ich nicht verfügbar. Don't even think about it. Not available. Denk nicht mal dran. If you want it any simpler than that, it doesn't get any simpler than that. Möchtest du noch einfacher haben? Noch einfacher geht es nicht. And what the devil does is he complicates discipleship. Was der Teufel möchte, er möchte einfach die Nachfolge kompliziert machen. Now when he met Eve in the garden, he complicated issues. Als er auf Eva traf im Garten Eden, wollte einfach die Dinge kompliziert machen. When God was there, it was very simple. Als Gott da war, war es ganz einfach. You can eat of everything you see. Du kannst von allem essen, alles was du siehst. Paradise is yours. Es ist für dich, das Paradies, der Garten Eden ist für dich. Just don't eat of this tree. Aber dieser Baum, da ist nichts. Or you'll die. Wenn du davon isst, wirst du sterben. It's very simple. Aber es ist doch ganz einfach, nicht? Have a nice day. Schönen Tag noch. Enjoy paradise. Genießt das Paradies. Be fruitful and multiply. Seid fruchtbar und mehret euch. The devil comes along. Der Teufel kommt just vorbei. Like he does today. So wie es auch heute macht. Complicates everything. Heutzutage. Und er macht die Dinge kompliziert. Eve. Eva. What did God say? Was hat er hier da gesagt? He said not to eat or touch the tree. Er hat gesagt, nicht essen und nicht anrühren. Eve is already confused. Und so ist die Eva bereits verwirrt. What she should have said is, Adam, can you talk to this guy for me, please? Eva hätte einfach sagen sollen, hey, Adam, komm mal her, kannst du mit dem mal reden da? I'm not available. Ich bin ja dafür gar nicht bereit. I'm not available. Ich bin dafür gar nicht verfügbar. Can you talk to this guy for me? Hey, kannst du mal mit dem and reden? And Adam would say, what's your problem? Adam kommt hin und sagt, hey, talking womit to, hast du hier ein Problem? What are you talking to my wife for? Weswegen redest du hier mit meiner talk, Frau? Talk to me. Red doch mit mir, hä? God made it very simple. Gott hat das ganz einfach gemacht. You don't touch the tree. Du rührst den Baum nicht an. But Adam, Satan complicated it. Also ist nicht von dieser Frucht. Wait a minute. You won't die. Ah, mir sagt er, warte mal, klar, Moment. Du wirst doch nicht sterben. God knows. God knows. Weiß that doch. You will become like him. Ihr werdet werden wie er. What is he doing? Was macht er da? He's getting them to be self-willed. Er bringt sie dahin, dass sie eigenwillig werden. He's getting them to become proud. Er bringt sie dahin, dass sie stolz werden. God's holding out on you. Gott hält dir etwas vor. Is he? Ist es etwas, oh, was yeah. er dir zurückhält? Vor dir zurückhält? It's not as simple as you think, Eve. Eve, schau mal, das ist nicht so einfach, wie du denkst. So he deceived her. So hat er sie getäuscht. And she disobeyed. Und sie war, so war sie ungehorsam. And she lost her intimate relationship with God. Und so verlor sie diese innige Beziehung mit Gott. Disobedience always brings death. Ungehorsam bringt immer Tod. That's separation from God. Tod, das ist ja Trennung von Gott. Obedience from the heart. Gehorsam vom Herzen. Always brings life. Bringt immer dieses Leben. It always brings intimacy with God. Es bringt immer diese innige Gemeinschaft mit Gott. There's a story in Luke chapter 5. Da gibt es eine Geschichte in Lukas Kapitel 5. Verse 1. One day as Jesus was standing by the lake of Gennesareth. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn an. With the people crowding around him, listening to the word of God. Um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote. He saw at the water's edge two boats. Und er sah zwei Boote. Left there by the fishermen who were washing their nets. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. He got into one of the boats. Er aber stieg in eins der Boote. The one belonging to Simon. Das Simon gehörte. And asked him to put it out a little from the shore. Und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Then he sat down and taught the people from the boat. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Boot aus. And when he had finished speaking, he said to Simon. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon. Put out into the deep water. Fahre hinaus auf die Tiefe. And let down the nets for a catch. Und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Simon answered, Master. Und Simon antwortet und sprach zu ihm, Meister. We've worked all night. Wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht. And haven't caught anything. Und nichts gefangen. To be honest. Also um jetzt hier mal ehrlich zu sein. You're a carpenter. Bist du nicht ein Tischler? Nobody fishes during the day. Also tagsüber gibt es niemanden, der da Fische fängt. Nobody fishes in the deep. Und sind gar nicht in der Tiefe. But because Aber, you say so, auf dein Wort, I will let down the nets. Will ich die Netze hinablassen. Obedience. Da ist es, Gehorsam. He obeys the word of the Lord. Er gehorcht dem Wort des Herrn. And something special is going to happen. Und etwas ganz Besonderes geschieht. Verse 6. And when they had done so, und als sie es getan hatten, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. Und sie winkten ihren Gefährten in den anderen Boot, and they dass come sie kommen. And filled both so full they began to sink. Und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, dass sie zu sinken drohten. So the Lord has this, you know, this idea, okay, let's catch some fish. Der Herr hat diese Idee. Lass uns ein paar Fische fangen. And he's talking to the father saying, how many you want to put in that boat? Der Vater sagt so, kleiner Moment, wie viel wollen wir denn da in das Boot reintun? Let's sink them. Mal schauen. Lass mal sie versenken ein bisschen. Let's sink them. Wir werden sie versenken. God has such a humor, right? Gott hat so einen Humor. Verse 8. When Simon Peter saw this, also Simon Petrus es sah, he fell at Jesus' knees and said, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, go away from me, Lord, I am a sinful man. Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. He realized he was God's son. Er erkannte, dass er only God can do this. Gottes Sohn war und dass eben Jesus nur dies tun konnte. Nobody could do this. For he and all his companions were so astonished at the catch of fish that they had taken. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Then Jesus said to Peter or Simon, don't be afraid. Da sagte aber Jesus zu Simon, fürchte dich nicht. From now on, von nun an, you will catch men. Wirst du Menschen fangen. And in Matthew's Gospel, und im Matthäus-Evangelium, the same account says, follow me. In dem gleichen Bericht, eben über die gleiche Situation, sagt Jesus, folge mir nach. And here it says in verse 11, they followed him. Und da heißt es in Vers 11 auch hier, sie folgten ihm nach. There's a strategy of the devil. Da gibt es eine Strategie des Teufels. And it works something like this. Und die funktioniert irgendwie so. Obey God. Gehorche Gott. And you'll prosper. Und es wird dir wohler gehen. Listen to God. Hör ihm gut zu. Everything will be great. Alles wird schon super sein. What's wrong with that? was daran verkehrt? Something's missing in the equation. Da fehlt etwas in dieser Gleichung. Obedience doesn't lead directly to prosperity. Gehorsam führt doch nicht direkt zu diesem Wohlstand. Obedience leads to intimacy. Nein, es ist vielmehr so, dass dieser Gehorsam zu diesem innigen Nähe führt. Intimacy leads to prosperity. Und diese innige Nähe, die führt zu dem Wohlstand. And if you pull intimacy out, und wenn du diese innige Vertrautheit mit dem Herrn herausziehst, you become the older brother. Dann wirst du zum älteren Bruder. And Satan just laughs his head off. Und Satan lacht sich den Kopf kaputt. All of us have the older brother and the younger brother inside of us. Wir alle haben sowohl den älteren als auch den jüngeren Bruder in uns drin. How do I know I'm an older brother? Wie weiß ich das, wenn ich da jetzt ein älterer Bruder bin? I'm obeying God. Ich gehorche Gott. Not for intimacy. Aber nicht um dieser innigen Nähe willen. I'm obeying God for his stuff. Ich gehorche Gott, weil ich einfach sein Zeug haben will. I believe in God. Naja, ich glaube doch an Gott. But I'm not interested in God. Aber so richtig interessiert bin personal, ich nicht. I'm interested in what God can give me. Daran interessiert. Gott kann mir ja einiges geben, ne? And this becomes self-willed. Und das ist dieser Eigenwille. And this becomes pride. Und da ist dieser Stolz. But it looks so good. Aber das schaut so gut aus. It looks like the fruit. Es schaut aus wie diese Frucht. Eve, you Eva, won't die. Du wirst doch nicht sterben. God's holding something back from you. Gott möchte doch nur etwas vorenthalten hier. Oh, God just wants intimacy, but he doesn't want you to prosper. Also Gott möchte da diese Nähe haben, aber dass dir dabei gut geht? Na. He knows if you do something, if you take this fruit, er weiß doch genau, wenn du nur von dieser Frucht nimmst, if you do your will, wenn du deinen Willen tust, he knows you'll be just like him. Er weiß genau, du wirst so sein wie er. And their lives were destroyed. Ihr Leben waren zerstört. How do I know, wie weiß ich, that I've become an older brother? Dass ich zum älteren Bruder geworden bin. Maybe I'm an older brother tonight and I don't even say it. Vielleicht bin ich heute Abend der ältere Bruder und ich erkenne es nicht mal. I mean, like really living as an older brother. Vielleicht lebe ich wirklich also total wie der ältere Bruder. Here's the test. Hier kommt die Prüfung. An older brother spirit. Dieser Geist des älteren Bruders always has an underlying or undertow of anger. Der hat immer so unterschwellig so einen Ton so des Zorns. Because his obedience, er ist einfach ärgerlich, is to bring prosperity. Weil er sein Gehorsam nur darauf aus ist, eben diesen Wohlstand zu erreichen. And he's always waiting for the reward. Und er wartet da immer auf die Belohnung, die er doch kriegt. And the longer he's in the church, und je länger er in der Gemeinde the ist, longer he follows God, je länger er Gott folgt, the more anxious he gets about the reward. Umso ängstlicher wird er, dann ob er auch diesen Lohn kriegen wird. And you hear things like, man hört dann so, I was a Christian for 7-8 years, and what did it bring me? Seit 7 oder 8 Jahren bin ich Christ. Was hat es mir gebracht, bitte schön? I took the classes. I did what they said. What did it bring me? Ich habe all die Klassen genommen, abgemacht, was sie getan haben, gesagt haben. Aber was hat es mir gebracht? God? Gott vielleicht? A closer walk with God? Einen engeren Wandel come mit on. Gott? Come on. I've been in the church 15 years. What did it bring me? Ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Gemeinde. Was hat es mir gebracht? God? Vielleicht Gott? A closer walk with God? Einen engeren Wandel mit Gott? And when you say that, wenn du das sagst, it's so foreign to the person. Das ist da so seltsam für die Person, so fremd. What? Was ist mit dir los? God? What are you talking about? Über wen redest du da? Gott? You have an older brother spirit. Du hast diesen Geist des älteren Bruders. You obey, du gehorchst, to get God's stuff. Nur um das Zeug von Gott zu kriegen, hä? But you don't want God. Aber du willst nicht Gott selbst because haben. Because if you obey to get God, denn wenn du ja ihm gehorchst, um eben Gott zu bekommen, you wouldn't have the attitude. Dann hättest du eigentlich gar nicht diese Einstellung. There was a story about Jesus that went like this. Da gibt es eine Geschichte über Jesus, die geht so. He was walking with Peter and his disciples. Da geht das so mit Petrus und seinen Jüngern. And he said, pick up a stone and put it in your pocket. Und er sagt, pass mal auf, nimm mal einen Stein und gib ihn in die Tasche. So they picked it up and they went away and so nehmen sie sich hier einen Stein und sie gehen weiter. Lunchtime came by. Dann ist Mittagessen. And Jesus said, take the stone out. Und Jesus sagt, nimm doch mal den Stein raus. They all pulled their stone out. Sie holen alle ihren Stein raus. And Jesus turned it into bread. Und Jesus macht es zu Brot. And the size of their stone became the size of their bread. Und die Größe des Steins wird dann auch zur Größe des Brotes. And Peter thought, und Petrus denkt sich, I can't believe I picked such a small stone. Ich kann es gar nicht glauben. Schau dir, was für einen kleinen Stein ich genommen habe. So, oh Mann. As they're walking along, the Lord says, put another stone in your pocket. Und während sie so weitergehen, sagt der Herr, nimm doch noch einen Stein in der Tasche. So Peter's so hungry, he's got this boulder, you know. Petrus so hungrig, der hat diesen riesen Findling da am Arm. And he's just walking with this boulder like for hours, you know. Und dann läuft er rum stundenlang mit diesem riesen Felsklumpen. And it comes around dinner time. Es wird dann Abend. And the Lord says, throw the stone in the river. Und der Herr sagt, wirf doch den Stein in den Fluss. And so they throw it in the river. Und sie werfen sie den Stein in den Fluss. And the Lord says, let's go. Und der Herr sagt, lass uns gehen. And Peter says, what about the stone? Petrus sagt, was ist mit dem Stein? Nothing about the stone. Na, gar nichts mit dem Stein. I just told you to pick up a stone. Ich habe dir doch nur gesagt, nimm einen Stein. That's it. War es das nicht? That's the end. Das war's. I just wanted you to obey me. Ich wollte nur, dass du mir gehorchst. Obedience brings intimacy. Und Gehorsam bringt diese innige Nähe. Peter's like, what? Petrus denkt, hä? You obey me. Du hast mir gehorcht. For the joy of obeying me. Du sollst mir gehorchen einfach um der Freude des Gehorsams. That's the picture. Das ist das Bild. Right? Satan wants to separate us from this. Und Satan möchte uns davon trennen. Let's go to the end of the Lord's life after his death and resurrection. Gehen wir mal weiter zum Ende des Lebens des Herrn, da wo er bereits auferstanden ist. Andy Stanley says, if you're not following the Lord, Andy Stanley sagt, wenn du dem Herrn nicht folgst, it's probably because you've been evaluating people. Dann ist es wahrscheinlich deswegen, weil du da Leute irgendwie so im Stillen beurteilst und bewertest. You can't do both. Du kannst nicht beides machen. Now, the Lord is headed toward the cross. Der Herr, er macht sich auf zum Kreuz. And Peter says, Lord, I will go with you anywhere you go. Und Petrus sagt, ich werde überall mit dir hingehen, egal wohin du gehst. And Jesus says, no, you won't. Er sagt, yes, I will. I will die. Natürlich. I will die with you. Ich werde mit dir sterben. Now, Peter, before the cock crows, you will deny me three times. Bevor der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnet haben. And he denied Christ three times. Und so tat das auch. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Jesus is crucified. Jesus ist gekreuzigt. He resurrects. Er steht wieder auf. He appears to Peter. Er erscheint dem Petrus. But something is wrong with Peter. Ja, aber da ist etwas verkehrt mit dem Petrus. It's just not the same again. Das ist nicht mehr das gleiche, wie es vorher war. Okay, it's fine. He rose from the dead. It's not the same. Naja, okay, er ist jetzt wieder auferstanden, aber irgendwie ist es nicht das gleiche hier. Nobody has done what I have done. Niemand hat das gemacht, was ich getan habe. So he goes fishing, like in the very beginning. So geht er wieder fischen, wie am Anfang. And they catch nothing. Und sie fangen nichts. And in John 21, suddenly they hear a voice from the shore. Und dann in Johannes 21, plötzlich hören sie diese Stimme da vom Ufer. Throw the net on the other side. Werfe das Netz aus, auf der anderen Seite. What? Wo, was? Das Netz auf der anderen Seite. What did he say? Was hat er gesagt? He said, throw the net on the other side. Das Netz einfach nur auf der anderen Seite auswerfen. Okay. Na gut. They throw the net on the other side. Und werfen sie das Netz auf der anderen Seite aus. And they almost sink the boat again. Und wieder sinkt das Boot fast. And John says, it's the Lord. Und Johannes sagt, es ist der Herr. So Peter jumps in the water and swims to shore. Petrus springt ins Wasser und schwimmt zum Ufer. And the Lord is there cooking the fish. Und der Herr ist schon dort und er kocht sich einen Fisch. And he's probably got his head down with a cloak. Und vielleicht hat er sein Haupt ein bisschen etwas über dem Gesicht. Peter comes near the fire and they're both kind of like near the fire. Petrus nähert sich dem Feuer und sie sind jetzt beide an dem Feuer. And the Lord's poking the fire and he's touching der Herr the fish. Mit so ein bisschen da im Feuer Feuer anfachen. He looks at the fish, looks at Peter. Schaut sich den Fisch an. He schaut says, Peter, Petrus an. You love me more than these fish? Petrus, liebst du mich mehr als diese Fische? You love me more than these? Liebst du mich mehr als die deine Fische? Lord, you know I love you. Herr, du weißt, ich liebe dich. Peter, feed my sheep. Nähre meine Schafe. Three times he says this. Dreimal sagt er das. How can Peter be restored? Wie kann Petrus wiederhergestellt werden? To the intimate relationship he had with the Lord. Hin zu dieser innigen Beziehung, die er mit dem Herrn hatte. Obedience. Gehorsam. The Lord gave him something. Der Herr hat ihm etwas gegeben. He gave him a word. Er gab ihm ein Wort. Peter, feed my sheep. Petrus, nähre meine Schafe. It's all gonna be fine. Weide meine Schafe. Es wird alles gut gehen. And then he says to Peter. Und dann sagt er zu Petrus. You know, when you were young, you kind of like did what you wanted to do. Petrus, weißt du, als du noch jung war, hast du da nicht so das gemacht, was du so wolltest? There's a lot of freedom in my plan, you know. Da ist sehr viel Freiheit in meinem Plan. When you get older. Aber wenn du älter bist. Another is gonna gird you. Ein anderer, er wird dich gürten. Gonna grab you by your belt. Und er wird dich bei dem Gurt nehmen. And he's gonna take you where you don't want to go. Und er wird dich dorthin führen, wo du nicht hingehen möchtest. And that's the spirit of Jesus. Aber wer dich führt, es ist der Geist Jesu. Jesus was gonna yoke up with Peter. Jesus würde sich da unter ein Joch stellen mit Petrus. And he was gonna empower Peter. Und Petrus bevollmächtigen. To do what was in Peter's heart. Das zu tun, was ja bereits im Herzen des Petrus war. And Peter would go to Rome and be crucified. Und Petrus würde so nach Rom gehen, um dort gekreuzigt zu werden. Upside down. Verkehrt herum. Upside down. Verkehrt herum. He would say, I am not worthy to be crucified like my Lord. So sagt er dort, ich bin gar nicht würdig, gekreuzigt zu werden wie mein Herr. But after the Lord says this to him, you know what Peter says? Und nachdem der Herr ihm das gesagt hatte, was sagte Petrus drauf? The Lord says, you're going to stretch forth your hands, Peter, and you're going to glorify God. Du wirst deine Hände ausstrecken und so den Herrn, also den Gott verherrlichen. Peter knew exactly what he was talking about. Petrus wusste genau, worüber er da sprach. Peter's response. Was war also die Antwort von Petrus? What about him? Was ist mit ihm? What about him? Was ist mit ihm? Wait. I mean this hand stuff. Die Hände ausstrecken oder was? I'm going to get crucified. What about him? Ich gekreuzigt, was mit ihm? And the Lord said, what's it to you? Er sagt, was geht das dich an? You see, the evaluating. Da ist dieses Bewerten, dieses Bewerten, dieses What about Bewerten, him? What about her? Was mit ihm, was mit ihr? What's it to you? Was geht das dich an? What's it to you? Was geht das dich that's an? That's this older brother spirit. Dieser Geist von diesem älteren Bruder. You follow me, Peter. Oh, Petrus, folge mir nach. 3 years later, the same words. 3 Jahre später, genau die gleichen Worte. 10 years later, the same words. 10 Jahre später, die gleichen Worte. 50 years later, the same words. 50 Jahre später, die gleichen Worte. What's it to you? Was geht es dich an? You follow me. Du folge mir. Isn't that great? It's so simple. Ist nicht großartig? Es ist so einfach. It's so simple. Es ist so einfach. I'll give you 4 quick ways. Und ich gebe euch jetzt noch 4 verschiedene Wege. How you can simplify your intimacy with Christ. Möglichkeiten, wie ihr eure Beziehung mit Christus vereinfachen könnt. And I do these basically every day. Und das sind Dinge, die ich jeden Tag eigentlich mache. I'm not even conscious of them anymore. Und dessen bin ich mir eigentlich gar nicht mehr wirklich ganz bewusst. Except the first one. Außer dem ersten. As soon as I'm conscious that I'm awake in the morning. Sobald mir bewusst wird, dass ich da wach werde am Morgen. Well, maybe sometimes that's all the way to the afternoon. You know, you're awake, but you're not conscious that you're awake. Also okay. Just walking around. Nicht am Morgen, sondern am Nachmittag läufst du da rum. Here, number one, confess. Das erste ist. Make a confession. Leg ein Bekenntnis ab. Follow me. Folge mir nach. That first step. Der erste Schritt. Is with your mouth. Der erste Schritt geschieht mit deinem Mund. The whole series on confessing and praising. Diese ganze Serie über das Bekennen und über das Preisen. Either confess your sin or confess his goodness, but say something. Entweder bekenne deine Sünde oder bekenne seine Güte, aber bekenne etwas. Because this is the way into his presence. Denn das ist ja der Weg in seine Gegenwart. Don't sit there in neutral. Lass dich nicht einfach stehen, so im Leerlauf. I don't feel good. Also irgendwie geht's mir gar nicht gut. Ich fühle mich nicht gut heute. I'm afraid. Oh, habe ich wieder Angst. Say something. Sag was. Say, praise the Lord. Preis den Herrn. Thank you, Lord, for my hands, my eyes. Danke, Herr, für meine Hände, für meine Augen. For a day I can live, for forgiveness. Für diesen Tag, den ich jetzt erleben darf, and für Vergebung. Forgive me for just saying what I just said. Vergib mir für das, was ich gerade gesagt habe. Number 2. Punkt 2. Connect with God. Geh mit Gott diese Verbindung that ein. That means grab a Bible somewhere. Ergreif einfach eine Bibel. Just open it anywhere, anyhow. Öffne sie einfach irgendwie, irgendwo. Read the first chapter of every book in the Bible. Do something. Zum read Beispiel, backwards, anywhere. Lies einfach das erste Kapitel von jedem Buch der Bibel. Take a book. Vorwärts, rückwärts. Nimm take a person. Buch. Nimm einfach eine take Person. A story. Nimm dir einfach eine Geschichte. Just get in there and ask God to speak to you. Und dring da ein in die Bibel und bitte Gott, dass er zu dir spricht. And you know what? Weißt du was? He'll sink your boat every time. Und er wird jedes Mal dein Boot zum Sinken every bringen. Time. Jedes Mal. If you're honest, God will sink your boat every time you do that. Und wenn du nur ehrlich mit ihm bist, Gott wird jedes Mal dein Boot zum Sinken and bringen. And then you'll say, God. Denkst, wow. Then you're ready to talk to God. Dann bist du nämlich bereit, zu Gott zu sprechen. Number three. Punkt drei. Then communicate to God. Dann sprich zu ihm. Kommuniziere mit ihm. Your situation, your problems. Erkläre ihm oder erzähle ihm deine Situation. And number four. Nummer vier. Commit everything to God. Dann gib ihm dann alles hin. Don't do anything. Mach nicht irgendwas without selbst. Giving it to God. Ohne dass du zuvor es einfach Gott gegeben hast. The process starts with humility. Dieser Prozess beginnt mit Demut. And it leads to meekness. Und es führt hin zu Sanftmut. And that's all I have to say for today. Und das ist alles, was ich für heute jetzt zu sagen habe. It's not complicated. Ist nicht kompliziert. You see this ring? Seht ihr diesen Ring? I can't make it any simpler. Das kann nicht einfacher sein. Not available. Nicht verfügbar. Okay, let's pray. Lass uns beten. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir. It's so simple. Es ist so einfach. Just follow. Folge mir einfach. Just obey. Just listen. Höre zu, gehorche. Just speak a word. Sprich ein Wort. You're not far away. Du bist doch nicht weit weg. Jesus, help me. Jesus, hilf mir. Jesus, forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. And you've never received Jesus in your life. Und du hast Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen. Pray a very simple prayer. Bete einfach ein ganz einfaches Gebet. Uncomplicated. Ganz einfach, unkompliziert. God, forgive me. Gott, vergib mir. And wash me clean. Und wasch mich ganz rein. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. God, forgive me. Gott, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. I'm inviting you. Ich lade dich ein. I want to follow you. Mit dir folgen. I don't know how. Ich weiß nicht wie. But I'm taking the first step. Aber hier mache ich den ersten Schritt. Maybe you're here tonight and you're an older brother. Vielleicht bist du heute Abend hier und du bist dieser ältere Bruder. And you know that because you're always angry at somebody. Weißt es auch, weil du ärgerst dich immer über jemand anders. Maybe your younger brother. Vielleicht bist du aber auch der jüngere Bruder. And you know that. Und auch das weißt du. Because you're always telling lies somehow. Weil du immer irgendwie da Lügen sprichst. You're always covering something. Versuchst immer irgendwas zu verdecken. Something you shouldn't be doing. Irgendwas, was du eigentlich tun solltest. And it's killing you. Und eigentlich bringt es dich um. Let's bring it to the Lord tonight. Bringen wir das zum Herrn hin. He loves us all. Er liebt uns ja alle. Older and younger brothers. Sowohl den älteren als auch den jüngeren Bruder. Er liebt uns.